der Klassenstar. Alle waren auf sie scharf. Selbst die Lehrer schauten hin, wenn sie über'n Schulhof ging. Damit war dann allen klar, dass sie hier die Königin war. Eines haben sie nicht gewusst, sie war schwanger seit August. Sie's gesagt, niemanden um Rat gefragt. Auch die Mutter wusste nicht, dass Biggie jetzt ein Baby kriegt. Alles war jetzt schon zu spät, weil die Zeit zu schnell vergeht. Irgendwie muss sie's gestehen, sie kriegt ein Kind und war gestern selber noch ein Kind.